Kapitel 18. Gold durch Messing ersetzen. Bevor Jesus in den Himmel aufstieg, um seinen Platz zur Rechten Gottes einzunehmen, gab er der Gemeinde den Missionsbefehl: Geht in die Welt und verkündet das Evangelium. Jesus sagte weiter, dass denen, die glauben, große Zeichen folgen würden. Eines dieser Zeichen war, dass sie den Kranken die Hände auflegen würden und sie geheilt werden würden. Und er sagte ihnen: Geht in die ganze Welt und verkündet die Botschaft der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich untertauchen lässt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. Den Glaubenden werden diese Zeichen folgen: In meinem Namen werden sie dämonische Geister hinauswerfen. In neuen Sprachen werden sie sprechen. Mit den Händen werden sie Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, und es wird ihnen gut gehen. Markus 16, 15 bis 18. Hier ein paar Fragen an dich. Erstens, als Jesus den Gläubigen sagte, sie sollten das Evangelium verkünden, wem sollten sie das Evangelium verkünden? Sie sollten das Evangelium den Ungläubigen verkünden. Meine zweite Frage lautet, wem sollten die Gläubigen die Hände zur Heilung auflegen? Nun, es waren immer noch die gleichen Leute den Ungläubigen. Das führt mich zu meiner dritten Frage: Warum legt die große Mehrheit der Gläubigen anderen Gläubigen die Hände zur Heilung auf und nicht den Ungläubigen? Im gesamten Neuen Testament finden wir das Thema Handauflegung an verschiedenen Stellen. Erste Gläubige legen Ungläubigen die Hände auf, a. um Heilung freizusetzen, b. um Dämonen auszutreiben. Zweite Gläubige legen anderen Gläubigen die Hände auf, a. damit sie die Taufe des Heiligen Geistes empfangen, Apostelgeschichte 8, 18, b. um eine Gabe zu verleihen, 1. Timotheus 4, 14, c. um sie zum Dienst auszusenden, Apostelgeschichte 13, 3, d. um Tote aufzuwecken, Apostelgeschichte 20, 10. Die einzigen Male, dass ich im Neuen Testament einen Gläubigen finden konnte, der einem anderen Gläubigen die Hände zur Heilung auflegte, war in Apostelgeschichte 9, als Petrus Telbitzer von den Toten auferweckte, und in Apostelgeschichte 20, als Paulus Eutychus von den Toten auferweckte. In Apostelgeschichte 9 war Telbitzer krank geworden und gestorben. Die Jünger erfuhren, dass Petrus in der Gegend war und ließen nach ihm rufen. Petrus ging zu ihrem Haus, betete zum Herrn und befahl ihr dann, zurückzukommen. In Apostelgeschichte 20 fiel Eutychus, ein Glaubensbruder, aus dem Fenster, während Paulus predigte. Paulus stieg hinunter, legte seine Arme um ihn und erweckte ihn von den Toten. In Apostelgeschichte 9 gibt es eine Begebenheit zwischen Ananias und Saulus, dem späteren Paulus, die scheinbar in die Kategorie fällt, dass ein Gläubiger einem anderen Gläubigen die Hände auflegt, um ihn zu heilen, aber das stimmt nicht. Jesus erschien Saulus in einer Vision auf der Straße nach Damaskus. Während der Vision verlor Saulus sein Augenlicht. Viele Menschen glauben, dass Saulus auf der Straße nach Damaskus Christus angenommen hat, aber in Wirklichkeit sagt Paulus in Apostelgeschichte 22, 16 selbst, dass er Christus angenommen hat und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, als Ananias bei ihm war. Jesus hatte Ananias geschickt, um ihm die Hände aufzulegen, damit er sein Augenlicht wieder erlangt und gerettet wird. Auch in dieser Situation war es also ein Gläubiger, der einem Ungläubigen die Hände auflegte, um geheilt zu werden. In allen anderen Fällen, in denen Gläubige anderen die Hände auflegten, um sie zu heilen, waren diese Ungläubige. Als Jesus auf der Erde war, waren alle, denen er die Hände zur Heilung auflegte, Sünder, weil niemand gerettet war. Wenn ich es recht gesehen habe, gibt es im Neuen Testament nur ein einziges Mal einen Hinweis darauf, dass Gläubige anderen Gläubigen die Hände zur Heilung auflegen sollten, und das ist in Jakobus 5. Darauf werde ich später noch eingehen, ich möchte aber, dass du Folgendes siehst. Ist jemand von euch schwer krank? Er soll die Älteren der Gemeinde zu sich rufen. Die sollen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Das Gebet des Glaubens wird den Leidenden retten, der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden, Jakobus 5, 14 bis 15. Das in Jakobus 5, 14 mit krank übersetzte Wort bezieht sich im Griechischen nicht auf Menschen mit kleinen Problemen wie einer laufenden Nase, Fieber oder Magenschmerzen, sondern auf jemanden, der sich in einem sehr schlechten körperlichen Zustand befindet. Ich bin kein griechisch Gelehrter, aber ich kann es bei denen, die es sind, nachlesen. Eine Person, die ich sehr schätze, ist Rick Renner. Er sagte Folgendes über diese Stelle in Jakobus 4. Das griechische Wort Asthenao bezieht sich auf Menschen, die aufgrund eines körperlichen Leidens gebrechlich oder schwach sind. Aufgrund ihres schlechten körperlichen Zustands können sie sich nicht mehr frei bewegen, sind deshalb an ihr Zuhause gebunden und können nicht in die Gemeinde kommen, damit jemand für ihre Heilung betet. Jakobus sagt weiter, dass das Gebet der Ältesten, wenn Glaube vorhanden ist, die Kranken retten wird. Das Wort retten ist das griechische Wort sozo, das in diesem Vers eindeutig eine körperliche Heilung oder die Wiederherstellung der Gesundheit beschreibt. Das Wort krank wechselt dann von asthenao, das eine körperliche Gebrechlichkeit oder Schwäche beschreibt, zu dem griechischen Wort kamno, das sich auf eine Person bezieht, die schon lange dieses Leiden hat und durch die Auswirkungen dieser Krankheit extrem geschwächt ist. Der nächste Satz bestätigt, dass es sich hier nicht um eine Person mit einem Schnupfen oder einer kleineren Krankheit handelt, denn es heißt, dass, nachdem das Öl aufgetragen und das Glaubensgebet gesprochen wurde, der Herr ihn aufrichten wird. Das Wort aufrichten ist das griechische Wort ekairo, das auch die Wurzel des Wortes Auferstehung ist. Daraus können wir schließen, dass die kranke Person zum Zeitpunkt des Gebets schwer krank ist, vielleicht sogar dem Tod nahe. Das würde die Dringlichkeit erklären, mit der dieses Gebet gesprochen werden soll. Wenn wir also einen Blick ins Neue Testament werfen, finden wir zwei Beispiele dafür, dass ein Gläubiger einem toten Gläubigen die Hände auflegt, um ihn wieder zum Leben zu erwecken, und das andere ist das Gebot, Menschen die Hände aufzulegen, die schwer krank sind und nicht selbst glauben können, siehe Jakobus 5. Ich will damit nicht sagen, dass es in den Tagen der Bibel keine Gläubigen gab, die krank wurden und für die ein Glaubensbruder gebetet hat, sicher nicht. Wir haben nur keine konkreten Beispiele dafür im Neuen Testament. Aufgrund der fehlenden Beispiele und der Frage von Jakobus, ob jemand in der Gemeinde krank war, scheint es tatsächlich nicht die Norm gewesen zu sein. Ist es möglich, dass wir uns unter Wert verkauft haben, bezüglich dem, was uns zur Verfügung steht? Kann es sein, dass es im Neuen Testament deshalb so wenige Beispiele gibt, weil es für Gläubige selten war, krank zu sein? Ist es möglich, dass Jakobus deshalb fragt, ist jemand krank in der Gemeinde? Auf jeden Fall. Zwischen dem, was wir heute sehen, und dem, was wir im Neuen Testament über die frühe Gemeinde erfahren, besteht ein krasser Gegensatz. Eine weitere Frage, warum verbringen wir so viel Zeit damit, Gläubigen die Hände zur Heilung aufzulegen, wenn die Bibel von vorne bis hinten klar sagt, dass der Schwerpunkt des Handauflegens zur Heilung bei den Ungläubigen liegt? Das liegt daran, dass wir Gold durch Messing ersetzt haben. Messing sieht aus wie Gold und wird immer wieder als Ersatz für Gold verwendet. Messingschmuck erfüllt denselben Zweck wie Goldschmuck, aber am Ende möchte jeder lieber Gold als Messing haben. Und warum? Gold ist haltbarer und wertvoller und Gott möchte, dass du das Beste hast, was es gibt. Sie erhoben schwere Vorwürfe gegen Gott und gegen Mose, warum habt ihr uns überhaupt aus Ägypten geholt? Damit wir hier in der Wüste sterben. Hier gibt es kein Brot und kein Wasser, und dieses elende Manna hängt uns zum Hals heraus, da schickte der Herr giftige Schlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Die Leute liefen zu Mose und sagten, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe gemacht haben. Bitte den Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit, Mose betete für das Volk, und der Herr sagte zu ihm, fertige eine Schlange aus Bronze an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der gebissen wird, soll sie ansehen, dann bleibt er am Leben. Mose fertigte eine bronzene Schlange an und befestigte sie oben an einer Stange. Von nun an blieb jeder, der gebissen wurde, am Leben, wenn er auf diese Schlange schaute, 4 Mose 21, 5 bis 9. In 4. Mose 21 beklagen sich die Israeliten wieder einmal über Gott und Mose. Als Folge der Sünde kam die Krankheit. Erinnere dich an den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hatte, wenn ihr nicht sündigt, kann euch Krankheit nicht berühren. Die Israeliten lernten ihre Lektion während der gesamten 40 Jahre in der Wüste nicht. sie sündigten, und die Schlangen kamen unter das Volk, bissen sie und viele starben. Was lässt Gott Mose also tun? Mose macht eine bronzene Schlange und hängt sie an einen Pfahl, damit alle sie sehen können. Diese bronzene Schlange war eine Vorschattung auf Jesus, es Johannes 3, 14, das Ganze zeigt wunderbar den Unterschied auf zwischen dem, was unter dem alten Bund, und dem, was unter dem neuen Bund zur Verfügung stand. Der alte Bund funktionierte, war aber nicht der beste und beseitigte das Problem nicht. Er bedeckte ihre Sünden und hielt Krankheiten fern, aber er war nicht das Beste. Gott wollte nicht, dass sein Volk einen minderwertigen Gesundheitsplan auf Bronzeniveau hat, Gott wollte, dass sein Volk einen Gesundheitsplan auf Goldniveau hat, der die Möglichkeit von Krankheiten beseitigt. Anstelle von Bronze bringe ich dir Gold, statt des Eisens bringe ich Silber herbei, statt der Hölzer Erz, und Eisen anstelle der Steine. Deine Verwaltung wird Frieden sein und deine Regierung Gerechtigkeit, Jesaja 60, 17. Im Bereich der göttlichen Heilung haben wir als Leib Christi Gold durch Messing ersetzt, indem wir das, was Gott für den Gläubigen hatte, durch das ersetzt haben, was Gott für den Ungläubigen hatte. Unter dem alten Bund stellte Gott Messing zur Verfügung. Messing war für den Sünder, es erfüllte seine Aufgabe, aber es war weder das Beste noch das Dauerhafteste, im neuen Bund stellt Gott die goldene Version der Heilung für die Gerechten bereit. Sie ist die wertvollste und dauerhafteste, weil sie auf dem Standard von Jesu Blut basiert und dir für alle Ewigkeit sein Leben schenkt. Wie ist es also möglich, dass wir auf dem Gebiet der Heilung Gold durch Messing ersetzt haben? Weil sich gerechte Menschen als Sünder identifiziert haben und daher nicht wissen, was sie besitzen. Aufgrund unserer Vereinigung mit Christus besitzen wir das Leben Gottes, aber der Sünder nicht. Wir sollen das, was wir haben, an die Person weitergeben, die es nicht hat. Das Leben Gottes in uns soll an Ungläubige weitergegeben werden. Deshalb heißt es im Missionsbefehl, dass wir hingehen und den Ungläubigen die Hände auflegen sollen, siehe Markus 16, 18. Das ist der Grund, warum die Sünder alle zu Jesus kamen, sie versuchten, zu Jesus zu gelangen, um einfach seine Kleider zu berühren, weil Kraft von ihm ausging. Und er ging mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz. Auch eine große Menge seiner Jünger war da, und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa, Jerusalem und der Meeresküste von Tyrus und Sidon. Die waren gekommen, um auf ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Auch alle, die von unreinen Geistern geplagt waren, wurden geheilt. Und die ganze Menge wollte ihn berühren, weil Kraft von ihm ausging und alle heilte, Lukas 6, 17 bis 19. Der bronzene Plan ist die Barmherzigkeit Gottes. Der goldene Plan ist die Gnade Gottes. Gott liebt die Menschen, egal ob sie gerettet sind oder nicht, und er will nicht, dass irgendjemand krank wird, unabhängig von seiner Herkunft oder Religion. Deshalb hat er seine Kraft in die Gläubigen gelegt, damit wir sie an die Ungläubigen weitergeben, sie heilen und ihnen die Güte Gottes zeigen können. Warum steht also in der Bibel nicht viel darüber, dass ein Gläubiger einem anderen Gläubigen die Hände auflegt, um ihn zu heilen? Erstens sollte es für einen gerechten Menschen nicht normal sein, krank zu sein, die Erlösung hat uns dafür tot und damit unantastbar gemacht. Zweitens hat uns unsere Vereinigung mit Christus mit dem Leben Gottes erfüllt. Körperliche Probleme können auftreten, wenn jemand nicht erkennt, dass er für Krankheiten tot ist, wenn er sich nicht vom Heiligen Geist leiten lässt und in einen Unfall verwickelt wird oder wenn er einfach aufhört, sich um seinen Körper zu kümmern. Warum sollte er in diesem Fall eine andere Person brauchen, die ihm etwas gibt, was er bereits hat? Warum sollte er dich brauchen, damit du als Geistwesen das freisetzt, was bereits in ihm als Geistwesen vorhanden ist? Warum sollte ich jemandem sagen, dass ich $5 brauche, um einen Hamburger zu kaufen, wenn ich selbst $5 in der Tasche habe? Der einzige Grund, warum ich das tun würde, ist, weil ich nicht weiß, dass ich $5 in meiner Tasche habe. Vielleicht bist du wie ich denke ständig nach und stell mir die Fragen wie, und warum, denn ich bin auf einer Mission und will unbedingt weiter vorankommen. Im Laufe der Jahre, in denen ich an zahllosen Gottesdiensten und Konferenzen teilgenommen habe, ist mir schon früh etwas aufgefallen, das sich in den letzten 20 Jahren, seit ich es beobachten konnte, nicht geändert hat. Ich begann mir diese Frage zu stellen: Warum sind die meisten Heilungstreffen voll mit Gläubigen und nicht mit Ungläubigen? Was denkst du? Nun, ich fand heraus, dass es in den meisten Fällen auf diese fünf Dinge hinausläuft. Erster, die meisten Gläubigen kennen den Willen Gottes in Bezug auf Heilung nicht. Zweiter, die meisten Gläubigen wissen nicht, dass sie das Leben Gottes in sich haben. Dritter, die meisten Gläubigen suchen nach jemandem mit einer besonderen Salbung. Vierter, die meisten Gläubigen denken, dass jemand anderes eine engere Beziehung zu Gott hat als sie selbstständig. Fünfter, man hat die Gläubigen gelehrt, sich die Hände zur Heilung auflegen zu lassen. Weißt du, was all diese Probleme löst? Lehre die Leute über ihre Vereinigung und Identifikation mit Christus. Wenn du dich mit Christus identifizierst, verstehst du schnell, dass Gottes Wille Heilung ist, denn wenn Jesus nicht krank werden kann, sollte auch ich nicht krank sein. Wenn du dich mit Christus identifizierst, merkst du sehr schnell, dass du durch deine Vereinigung mit ihm das gleiche Leben besitzt, das im Vater selbst fließt. Wenn du dich mit Christus identifizierst, erkennst du, dass es niemanden gibt, der eine größere Salbung hat als der Gesalbte selbst, und durch deine Vereinigung mit ihm fließt diese Salbung auch in dir. Wenn du dich mit Christus identifizierst, verstehst du, dass du beim Vater dieselbe Stellung hast, die Jesus bei ihm hat. Wenn du dich mit Christus identifizierst, brauchst du keine andere Person, um dir das zu geben, was Jesus in dich hineingelegt hat. Die folgenden Aussagen sind Wahrheiten, über die ich täglich nachsinne, wenn du ein paar Heilungsbekenntnisse willst, hier sind sie. Er ist der Weinstock und ich bin die Rebe, wie er ist, so bin ich. Er ist das Haupt und ich bin sein Leib. Ich bin ein Geist mit dem Herrn. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Ich bin Gebein von seinem Gebein und Fleisch von seinem Fleisch. Ich lebe und bewege mich und habe mein Sein in ihm. Er ist die Fülle der Gottheit und ich bin vollständig in ihm. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Würden wir uns einfach auf diese Aussagen konzentrieren, wäre das Problem mit der Krankheit gelöst. Denn diese Aussagen sind alle aus der Bibel, und sie sind nicht nur irgendwelche Bibelstellen, sondern sind meine Heilungsbibelstellen. Das sind die Tatsachen, über die ich jeden Tag meditiere. Sie halten meinen Geist gesund und halten mich im Fluss der Heilung und Gesundheit. Das sind die Dinge, die den Gläubigen beigebracht werden sollten, anstatt sie vom Pastor abhängig zu machen. Du wirst feststellen, dass es mir bei meinen Heilungskonferenzen nicht darum geht, Menschen die Hände aufzulegen. Wir haben in den charismatischen, geisterfüllten Gemeinden eine Kultur der Gebetsschlangen geschaffen, wobei die Leute nach vorne kommen, sich zum Gebet anstellen, sich schnell die Hände auflegen lassen, auf einen Ordner warten, um zu entscheiden, ob sie umfallen sollen oder nicht, und dann zu ihrem Platz gehen in der Regel, ohne geheilt zu sein. Natürlich bin ich nicht dagegen, Christen die Hände zur Heilung aufzulegen. Ich habe es tausende Male getan und werde es auch weiterhin tun, denn letztlich geht es bei Heilung einfach darum, das Leben Gottes in den Körper zu bringen. In vielen Fällen gibt es Gläubige, die an ihrer Stellung bei Gott zweifeln und deshalb zu jemand anderem schauen, von dem sie glauben, dass er eine höhere Stellung hat. Ich habe keine höhere Stellung bei Gott als andere Gläubige, aber manchmal habe ich vielleicht eine engere Gemeinschaft mit Gott bzw. eine größere Klarheit darüber, wer ich bin und was ich in Christus habe. Aber ich will nicht, dass Christen von mir oder einem anderen Geistlichen abhängig sind, wenn es um Heilung geht. Ich bemühe mich, die Denkweise und Einstellung der Gemeinde Jesu im Bereich Heilung zu verändern, damit wir bessere Ergebnisse erzielen, nämlich die von Gott gewollten. Ich bemühe mich, eine neue Kultur zu schaffen, eine Kultur, die wirklich in Christus zentriert ist, damit wir nach dem Maßstab Christi leben. Wenn du dir die großen Erweckungen der letzten zwei Jahrhunderte ansiehst, ging es bei Heilung immer darum, einen Mann oder eine Frau Gottes zu erreichen, um Heilung zu empfangen. Ich danke Gott für die Dienstgaben. Ich danke Gott für die Gnade und die Salbungen auf dem Leben der Leute. Der Zweck dieser Gaben ist es jedoch, die Heiligen zuzurüsten, damit sie den Sündern Gott offenbaren können. Und er hat, als Gaben, gegeben, die Gesandten, die Propheten, die Botschafter und die Hirten und Lehrer, damit sie die Heiligen ausbilden zum Tun des Dienstes, zum Aufbau des Leibes des Messias, bis wir alle hinkommen in die Einheit des Glaubens und der klaren Erkenntnis des Sohnes Gottes, in die Reife eines erwachsenen Menschen, in das Maß der vollen Lebensgröße des Messias, Ephesus 4, 11 bis 13, und er hat einige mit der Gnade eingesetzt, Apostel zu sein, und einige mit der Gnade, Propheten zu sein, und einige mit der Gnade, Evangelisten zu sein, und einige mit der Gnade, Hirten zu sein, und einige mit Gnade, Lehrer zu sein. Und ihre Berufung ist es, alle heiligen Gläubigen zu stärken und zuzurüsten, damit sie ihre eigenen Werke des Dienstes tun können, und wenn sie dies tun, werden sie den Leib Christi erweitern und aufbauen. Diese Gnadendienste werden so lange wirken, bis wir alle die Einheit im Glauben erlangt haben, bis wir alle die Fülle dessen erfahren haben, was es bedeutet, den Sohn Gottes zu kennen, und schließlich werden wir zu einem vollkommenen Menschen mit den vollen Dimensionen der geistlichen Reife und voll entwickelt zur Fülle Christi, Epheser 4, 11 bis 13. Beachte, dass der Zweck der Gaben darin besteht, dass wir Klarheit darüber erhalten, wer wir in Christus sind, und dahin gelangen, dass wir seine Fülle manifestieren. Jesus wird nicht krank. Warum geht es dann in unserer Lehre über Heilung hauptsächlich um die Schritte und Schlüssel, wie du deine Heilung empfangen kannst? Warum bringen wir die Menschen nicht dazu, sich selbst in Christus und als Christus zu sehen, damit der Christus ungehindert durch sie fließen kann? Aber wie können wir die Gläubigen dahin führen, Heilung in ihre Welt zu bringen, solange wir sie lehren, sich für Heilung in einer Gebetsschlange anzustellen? Mein Ziel in meinen Gottesdiensten ist es, den Fokus wieder auf Jesus zu lenken und weg von Menschen. Ich weiß, dass es viele Wege gibt, wie Leute Heilung an ihrem Körper erfahren können, und eine davon ist das Handauflegen, aber letztendlich möchte ich, dass wir das höchstmögliche Niveau erreichen, das Bleiben in Christus und dass sein Leben von ihm als dem Geist in unseren Körper hineinfließt. Ich möchte nicht, dass die Menschen auf ihren Plätzen auf sich selbst, ihr Problem oder mich fokussiert sind. Ich möchte, dass sie sich der Gegenwart Jesu in ihnen so stark bewusst sind, wie sie es in jenem Moment nur sein können. Gott ließ die Kinder Israels ihren Blick weg von ihrem Körper auf die bronzene Schlange richten, die eine Vorschattung von Jesus war, der für uns zum Fluch wurde. Warum haben die Geistlichen dann den Fokus auf die Salbung eines Mannes statt auf den Gesalbten gelegt? Das ist der Grund, warum so viele Menschen von Konferenz zu Konferenz gehen und versuchen, jemanden mit einer besonderen Salbung zu erreichen. In gewisser Weise verstehe ich das. Wenn du verzweifelt nach Hilfe suchst, wirst du alles tun, was du tun musst, um Hilfe zu bekommen. Manche Menschen sind in einer so schlimmen Situation, dass sie alles tun, um für sich oder ihre Angehörigen Hilfe zu bekommen. Ich kritisiere keineswegs diese Menschen, sondern unsere Geistlichen. Die Leute mit den Dienstgaben sind verantwortlich für die Krise, in der wir stecken. Sie haben die Christen gelehrt, dass sie die Ungläubigen sind, die zum Prediger gehen müssen, um Heilung zu erlangen. Deshalb bin ich bereit, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen, aber ich bin auch entschlossen, den Standard auf den des verherrlichten Christus anzuheben. In den Situationen, in denen die Menschen verzweifelt und verletzt sind und mich als ihre letzte Hoffnung sehen, nun in diesem Fall bin ich zur Stelle und demonstriere ihnen Gott und dann lehren wir sie und richten ihre Augen auf Christus in ihnen. Als ich Anfang 20 war, kurz bevor ich zur Bibelschule ging, unterrichtete ich an einer Mittelschule. In meiner Klasse gab es einen Schüler namens Daniel. Er war ein schwieriges Kind, aber ein guter Junge, der einfach nur etwas Liebe und Führung im Leben brauchte. Er und seine Familie brauchten Jesus. Während der Zeit, in der ich sein Lehrer war, nahm er schließlich als junger Teenager Christus an. Etwa 10 Jahre später war ich wieder in derselben Stadt, in der wir eine Gemeinde gegründet hatten. Daniel und seine Eltern kamen zu einem unserer Gottesdienste. Seine Eltern waren jetzt Christen, aber sie hatten nie etwas darüber gelernt, wer sie in Christus sind. Daniels Vater hatte keine Durchblutung mehr in den Füßen und sollte 2 Tage später beide Füße amputiert bekommen, er hoffte natürlich verzweifelt auf ein Wunder. Ich weiß noch, wie ich die Hände auf die bellend agierten, schwarz-blauen Füße legte und ihnen befahl, wieder zu funktionieren. Plötzlich kehrte das Gefühl in seine Füße zurück. Und weißt du, was dann geschah? Ein paar Wochen später meldete sich Daniel bei mir und erzählte mir, dass nicht nur die Ärzte die Operation abgesagt hatten, sondern dass sein Vater wieder als Bauunternehmer arbeitete und Häuser baute. In den letzten 20 Jahren habe ich mein Leben dieser Aufgabe gewidmet. Ich danke Gott für all die herrlichen Wunder, die durch das Handauflegen geschehen sind, aber ich strebe nach etwas noch Größerem. Ich möchte, dass die Menschen im Leib Christi ihren Platz in Christus einnehmen und sich auf ihn konzentrieren, anstatt auf den Pastor. Aufgrund der Art und Weise, wie ich über unsere Vereinigung mit Christus gelehrt habe ich miterlebt, wie Menschen geheilt wurden, während sie einfach nur in unseren Konferenzen saßen und zuhörten, wer sie in Christus sind. Es gibt so viele Zeugnisse, von denen ich dir erzählen könnte, aber eines ist mir besonders wichtig. Einmal predigte ich auf einer Konferenz in der Stadt Holland in Michigan, zu der auch ein Ehepaar gekommen war. Der Ehemann kam am Ende des Gottesdienstes auf mich zu und sagte: Zunächst einmal möchte ich dir sagen, dass wir Episkopale sind. Wir haben dich zufällig in einer Folge von Sid Roth's ITS Supernatural gesehen und waren so fasziniert, dass wir uns deine Videos auf YouTube angesehen haben. Als wir erfuhren, dass du in dieser Gemeinde sein würdest, beschlossen wir zu kommen. Er erzählte mir, er habe sich vor vielen Jahren die Rotatorenmanschette gerissen und sich damals gegen eine Operation entschieden. Infolgedessen konnte er seinen Arm nicht mehr bewegen. Er sagte, sein Bein habe angefangen zu jucken, während ich gepredigt hatte. Er hatte nach unten gegriffen, um sich mit dem verletzten Arm am Bein zu kratzen und hob dann den Arm hoch und legte ihn auf die Stuhllehne. In diesem Moment merkte er, dass seine Schulter geheilt war. Als er mir gerade von seiner geheilten Schulter erzählt, kam seine Frau mit Tränen in den Augen durch die Eingangstür in den Saal gestürmt. Sie sagte: Schat, ich muss dir erzählen, was mir gerade passiert ist. Sie sagte: Vor 6 Monaten wurde bei mir Krebs diagnostiziert, und ich hatte einen großen Tumor unter meinem Kiefer. Jetzt sieh mal, der Tumor hatte sich aufgelöst, während sie im Foyer der Gemeinde stand. Am nächsten Morgen kam die Frau zu mir und sagte: Schat, ich muss dir sagen, was heute Morgen passiert ist. Ich bin aufgewacht und habe festgestellt, dass die 3 Tumore auf meinem Rücken auch verschwunden sind. Kürzlich reisten Jake, April und ich nach Kenia, um auf der East Africa for AIDS Conference der Safari Mission zu dienen. Safari Mission ist ein großartiger Dienst mit Sitz in Nairobi, der von meinen Freunden Vida und Kate Sranligard gegründet wurde. Jedes Mal, wenn ich dort bin, erleben wir große Heilungen und Wunder. In einer der Gottesdienste kam eine Frau nach vorne, bei der ein Bein kürzer war als das andere. Sie setzte sich hin, streckte ihre Beine aus und es war offensichtlich, dass ein Bein gut 2 bis 3 Zentimeter kürzer war. Du merkst es vielleicht nicht, aber wenn du ein Bein hast, das auch nur 1 Zentimeter kürzer ist als das andere, kann das mit der Zeit Rückenschmerzen verursachen. Deine Wirbelsäule fängt an, die Fehlstellung deiner Hüfte auszugleichen und beginnt, deine Rückenmuskeln zu dehnen, was schließlich zu chronischen Rückenschmerzen führt. Das war bei dieser Frau der Fall. Nachdem die Frau uns gezeigt hatte, dass ihr Bein kürzer war, brachte ich sie auf die Bühne, damit wir ihr vor allen Leuten dienen konnten und damit die Kameras ihr herauswachsendes Bein einfangen konnten. Als wir sie auf den Stuhl setzten und sie ihre Beine ausstreckte, waren aber beide Beine gleich lang. Wir überprüften das mehrmals. Sie war bereits geheilt worden, bevor sie auf die Bühne kam. Wir haben dann gar nicht mehr gebetet oder ihr die Hände aufgelegt. Sie hatte seit über 20 Jahren ununterbrochen starke Rückenschmerzen, und es war so schön, das wunderbare Lächeln auf ihrem Gesicht zu sehen, als sie sagte, dass alle Schmerzen weg seien. Nachdem sie von der Bühne zu ihrem Stuhl gegangen war, kam eine zweite Frau zu mir, die ebenfalls ein kürzeres Bein hatte. Diesmal brachte ich sie direkt auf die Bühne, setzte sie hin und dann streckte sie ihre Beine aus, um allen das kürzere Bein zu zeigen. Dann stellte sie beide Füße sofort wieder auf den Boden, denn ich wollte mir einen Moment Zeit nehmen, um der Versammlung einige Dinge zu erklären. Als wir ihre Beine hochhoben, um dem kurzen Bein zu befehlen, zu wachsen, weißt du, was dann geschah? Wir stellten fest, dass das kurze Bein bereits herausgewachsen war. Das sind nur 3 von Tausenden von Beispielen von Christen, die ihren Fokus auf Jesus und nicht auf sich selbst gerichtet haben. Ich danke Gott für seine Barmherzigkeit, denn er hat den Menschen verschiedene Möglichkeiten gegeben, Heilung an ihrem Körper zu erleben, aber für die Gläubigen hat er ein Goldpaket geschnürt. Jesus hat uns nicht gerettet, damit wir dann zu einem anderen Menschen rennen, um das zu bekommen, was er uns bereits gegeben hat. Gott sei Dank können wir anderen Gläubigen die Hände auflegen, wenn sie sich schwer tun, die Verbindung herzustellen, aber wir müssen zu dem Goldpaket übergehen, das in Christus ist. Wir müssen von Messing zu Gold übergehen.